Deutschlandfunk Kultur Tonart. Was Tonträgerverkäufe angeht, da hat die Musikindustrie in den letzten Jahren doch einiges einstecken müssen. Vor allem CDs verkaufen sich ja nur noch wenig. Bei Vinyl und Download sieht es vielleicht ein bisschen besser aus. Und ein Genre, das in den letzten Jahren besonders gelitten hat, das ist die sogenannte Compilation, also Songs von unterschiedlichen Künstlern zusammengefasst auf einem Tonträger. Die Statistik des Bundesverbands Musikindustrie weist dafür das Jahr 2017 nur noch einen Gesamtumsatz von 72 Millionen Euro aus. Also das gilt für die im Fernsehen beworbenen Compilations in Deutschland. Das entspricht einem Rückgang von 25% gegenüber dem Vorjahr. Und wenn man es mit 2012 vergleicht, dann ist der Umsatz sogar um fast die Hälfte zurückgegangen. Woran das liegt, das kann ich jetzt besprechen mit Jens Thiele, Manager beim Hamburger Label Contour Records, das zumindest früher viele Compilations veröffentlicht hat, das aber auch prominente Einzelkünstler unter Vertrag hat. Scooter beispielsweise sind dort oder auch die Atzen oder Kerstin Ott. Schönen guten Tag, Herr Thiele. Ja, schönen guten Tag. Woran liegt es denn, dass es so schwer geworden ist, Compilations zu verkaufen? Sind das die Streaming-Dienste, die daran schuld sind mit ihren Playlists, oder ist das Zeitalter der Compilations vielleicht auch einfach vorbei? Ja, erstmal Schuld kann man da bestimmt nicht sagen, weil, wie gesagt, das ist ja immer der Konsument, der bestimmt, und insofern hat das, glaube ich, nichts mit Schuld zu tun, aber selbstverständlich hat es was mit den Streaming-Diensten zu tun, und dass der Markt sich abwärts bewegt, hat natürlich damit zu tun, dass jetzt es durch eigene Playlisten viel einfacher ist für einen Konsumenten, sich seine Lieblingssongs zusammenzustellen, und natürlich gibt es jetzt auch die CD nicht mehr in jedem Auto oder in jedem Wohnzimmer, sondern da steht jetzt vielleicht eher ein intelligenter Lautsprecher oder eine Sonos-Anlage, und im Auto wird eben halt auch eher das Handy benutzt, als wie früher der CD-Player, den es jetzt in vielen Automodellen nur noch als Zusatz gibt. Aber wenn wir jetzt mal bei den Compilations bleiben, also früher, da war das ja, wenn da die neuen Bravo-Hits, sag ich mal, rauskamen oder eine neue Kuschelrock-CD, da haben die Leute ja mehr oder weniger blind zugegriffen. Was hat sich da verändert? Funktionieren diese großen Dachmarken nicht mehr? Also funktionieren zum Teil, tun sie noch, also eine Kuschelrock oder eine Bravo oder bei uns unser Top-Produkt Contour Top of the Clubs, das funktioniert immer noch, aber wie gesagt, wie ich es eben schon angedeutet habe, ist das eben halt im CD-Bereich, aber man muss im Compilation-Bereich auch noch dazu zählen, der Bundle-Download, also zum Beispiel bei den Diensten, die nicht nur Streaming anbieten, sondern auch Download, gibt es eben halt Compilation auch als Bundle-Download. Und natürlich gibt es noch Bereiche, und es gibt immer noch Fans, die sich den Marken verbunden fühlen, und da gibt es natürlich auch noch Verkäufe, aber die sind eben halt rasant nach unten gegangen, und zum Teil liegt es auch daran, dass die Rechte sind eben halt oftmals nur nicht exklusiv. Also als Beispiel, wir als Contour Records haben verschiedene Künstler unter Vertrag, aber wenn wir Künstler von einer anderen Schallplattenfirma haben wollen, dann müssen wir da nicht exklusive Rechte anfragen. Und manchmal gibt es eben halt auch Gründe, dass wir Titel nicht kriegen, weil die andere Firma sagt, nee, wir wollen nicht, dass das jetzt schon auf deiner Kopplung ist, oder das Management in Amerika sagt nein, oder das braucht zu lange. Das heißt, teilweise war es so, dass wir den Kunden gar nicht das bestmögliche Produkt anbieten können, weil wir eben halt teilweise wie andere Firmen auch auf nicht exklusive Rechte angewiesen waren oder auch noch sind, und dann hat eben vielleicht gibt es Kuschelrock bei Sony, und bei Universal gibt es irgendwie Schmuse-Hits, und die kommen relativ zeitgleich raus, und dann wird der Top-Hit eben halt lieber bei der Kuschelrock als Verkaufsargument gesehen und nicht bei der Schmuse-Hits bei dem Wettbewerber als Beispiel. Und heutzutage ist das eben halt viel einfacher. Jeder Konsument kann sich seine Playlist so zusammenstellen, wie er es gut findet. Wenn wir jetzt mal bei Ihrer Firma bleiben, Contour Records, Sie haben es gesagt, Top of the Clubs, das ist sozusagen die Compilation, von der Sie am meisten verkauft haben in der Vergangenheit. Genau. Die erscheint alle 3 Monate. Das ist quasi so ein aktuelle Dance-Tipps in Form von eben DJ-Mix-CDs. Haben Sie da jetzt was verändert in den letzten Jahren, um vielleicht auch auf diese Entwicklung auf dem Markt zu reagieren? Also zum einen ist noch bei uns ein Vorteil, was bei den Streaming-Diensten es so noch nicht gibt. Unsere, wie Sie eben gesagt haben, ist ein DJ-Mix. Und das ist eben halt im Streaming-Bereich so professionell noch nicht möglich. Bei einigen Diensten gibt es solche Überblendfunktionen und es wird damit eben halt herum experimentiert. Aber dass eine CD so professionell gemixt quasi produziert wird von einem professionellen DJ, da haben wir definitiv noch einen Vorteil. Und das ist sicherlich auch ein Grund, warum da unsere CD-Verkäufe noch einigermaßen okay sind, wie auch im Bundle-Download-Bereich. Und was wir noch verändert haben, wir haben irgendwann, früher war das mal eine 2-CD, dann eine 3-CD, jetzt haben wir da sogar eine 4-CD draus gemacht und manchmal machen wir Limited Editions für eben halt Sammler, wo dann irgendwie ein Goodie dabei war. Wir haben einmal mal eine Uhr mit dabei gehabt oder ein Ladegerät und ähnliche Sachen. Also da versuchen wir natürlich schon auch dann die Fans zu erreichen mit besonderen Sachen oder haben Touren in deutschen Diskotheken gemacht mit den DJs, die auf unseren CDs die Produktion gemacht haben. Also solche Sachen versuchen wir natürlich schon, aber insgesamt, wenn der Kunde eben halt mehr im Streaming-Bereich was möchte, dann müssen wir natürlich uns auch darauf einstellen, ne? Weil wir sind ja der Dienstleister und machen das für die Konsumenten. Ne? Ist das vielleicht auch ein Ansatz für andere Firmen, dass man sich eben stärker spezialisiert? Weil es ist ja, bleibt ja die Frage, wie gehen die Firmen jetzt damit um? Also was gibt es da für Möglichkeiten, darauf zu reagieren? Also ich glaube, gar nicht großartig. Also das eine, wie gesagt, was im Streaming-Bereich noch nicht so richtig gewürdigt wird und wo man, glaube ich, auch noch länger übersprechen kann, ist eben halt das Kuratieren verschiedener Compilation. Und es gibt ja auch noch speziellere Firmen, zum Beispiel K7 mit diesen DJ-Kicks. Und da wird ja auch sehr besonders, ich habe mit dem Chef auf einer Messe auch darüber gesprochen, dass er auch sagt, er kuratiert hier so vernünftig, aber wenn das Produkt dann im Streaming-Dienst wird, dann kriegen quasi nur die Firmen das Geld von den Titeln, die gestreamt werden. Aber er kriegt quasi keine Beteiligung für seine kreative Arbeit des Kuratierens. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die nicht einfach ist. Aber ich finde, einen Punkt hat er da schon. Darüber hatte ich mir vorher auch noch gar nicht so Gedanken gemacht, dass natürlich eine sehr liebevoll und vernünftig zusammengestellte CD vielleicht ähnlich ist, als wenn Sie für eine Sendung selber das Tracklisting machen. Machen Sie sich ja auch Gedanken. Und vielleicht bei einer Bravo-Hits, da wird einfach nur geguckt, was sind die besten Hits. Das ist vielleicht in 10 Minuten gemacht. Aber wenn man vielleicht zu einem bestimmten Thema ein Produkt macht, dann steckt da vielleicht auch mehr Arbeit und mehr Liebe drin. Und das kann noch nicht so richtig im Streaming-Bereich jetzt so umgesetzt werden. Oder die Leute, die sowas liebevoll kuratieren, werden da nicht so, bis jetzt gibt es da noch kein richtiges Geschäftsmodell. Immerhin gibt es vom Deutschen Funk Kultur ja schon eine Spotify-Streaming-Liste, die umgesetzt wird. Entschuldigung, das war der Musikmanager Jens Thele vom Hamburger Label Contour Records. Vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne. Wiederhören.